deinem Land. Sing es doch mal. Du regierst. Du regierst. Jesus. Du regierst. In meinem Land. Nur du regierst. Nur du regierst. Nur du regierst. In unserem Land. Nur du regierst. Nur du regierst. Nur du regierst. In unserem Land. Gemeinsam diese Autorität und wir rufen das heute aus. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir sagen das nochmal. Halleluja. Wir sprechen das in unsere Länder. Oh, danke, Herr, für göttliche Regierung, für göttliche Herrschaft. Oh, für göttliche Herrschaft, für göttliche Gesetze. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Wir rufen das heute Morgen aus. Oh, Halleluja. Danke für ein Shift. Ein Shift. Ein Shift. Ein Shift in unseren Ländern. Ein Shift hin zu dir. Ein Shift hin. Wir erklären das. In dem Namen Jesus kommt ein Shift in unsere Länder. Halleluja. Und der Name Jesus wird nicht mehr verspottet, sondern der Name Jesus wird hoch erhoben. Jesus ist auf jeder Zunge. Halleluja. Das ist der Plan Gottes. Oh Herr, wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr, für deine besten Pläne, die du für unser Leben hast. und für unsere Länder hast. Und wir geben uns da rein. Halleluja. Kannst du dazu Ja sagen, dass du sagst, ja, Herr, ich gebe mich in deine Pläne. Nicht meine eigenen menschlichen Vorstellungen, sondern in deine göttlichen Pläne. Herr, wir sagen das, wenn du dich damit eins machen kannst. Herr, ich gebe, sag das mal mit mir. Herr, ich gebe mich dir hin. Und ich sage nicht irgendwelche menschlichen Pläne möchte ich verfolgen, sondern allein deine Pläne. Und ich erkläre in Jesu Namen, dass deine Pläne in meinem Leben zustande kommen. Und dass deine Pläne in unseren Ländern zustande kommen. Dein Plan kommt in meinem Land zustande. Dein Plan kommt in unserem Kontinent zustande. Und er ist nicht zu stoppen. Er ist nicht zu stoppen. Der Plan Gottes ist stärker als der Plan der Finsternis. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Du bist hoch erhoben. Du bist hoch erhoben. Halleluja. Halleluja. Herr, du bist das Leben. Ich hatte immer diesen Vers, die Tage. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe, weil ich lebe, lebt ihr auch. Er sagt dir heute, weil ich lebe, sollst du auch leben. Und zwar ein Leben in Fülle und im Überfluss. Als ein Sohn Gottes, als eine Tochter Gottes und nicht unter dem. Halleluja, weißt du, deshalb passiert das, was wir erleben, was wir gestern schon erlebt haben. Halleluja, er setzt uns frei. Er setzt uns frei von alten Blockaden. Er setzt uns frei von Lügen, der Finsternis. Vor allen Dingen von der Lüge, dass wir keine Autorität haben und dass wir den Dingen und Mächten der Finsternis hilflos ausgeliefert sind. Halleluja, damit wird heute ein Ende gemacht. Und Leben kommt hervor, Leben kommt hervor, Leben kommt hervor, Leben, sag mal Leben, Leben, Leben, Leben, Leben, du bist bestimmt zu leben, wir sind bestimmt zu leben. Oh Vater, wir danken dir für Leben, wir danken dir für Leben, dass dein Leben hier ist. Und dass dein Leben in uns ist. Und Jesus, dass du das Leben bist. Und weißt du, Jesus ist der Baum des Lebens. Und es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir von keinem anderen Baum essen. Nicht vom Baum der Erkenntnis, sondern dass wir vom Baum des Lebens essen. Er sagt, iss von mir. Iss vom Baum des Lebens. Da kommt Leben hervor. Du kannst es immer daran erkennen, ob du vom Baum des Lebens isst, ob Leben hervorkommt. Und wenn wir von einem anderen Baum essen, dann kommt nicht so Gutes hervor. Aber Halleluja, wir können uns entscheiden. Sag mal heute Morgen, ich entscheide mich, nur noch vom Baum des Lebens zu essen. Nicht vom Baum der Erkenntnis. Weil dieser Baum ist nichts für mich. Aber Jesus ist der Baum des Lebens. Und ich lebe. Und ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Wir leben. Oh, danke, Herr. Danke für dieses Leben. Dieses Leben in dir. Dieses Leben gepflanzt in dir. Das heißt in Epheser 16, ich bitte ihn in der Message-Übersetzung, den Vater, dass ihr mit beiden Beinen tief und fest gegründet und gepflanzt seid und somit fähig mit allen anderen, mit uns allen, die maßlose, grenzenlose, überschwängliche Dimension der Liebe Christi aufzunehmen und sie zu erfahren. Halleluja, Vater, wir danken dir. Halleluja, für die überschwängliche, grenzenlose, Halleluja, Dimension deiner Liebe. Und ich danke dir, dass du uns verpflanzt und immer tiefer pflanzt in deine Liebe und damit in dein Leben. Oh, Halleluja. Weißt du, ich sehe das gerade, wie diese Wurzeln von jedem tiefer runtergehen. Tiefer, tiefer in den Felsen, tiefer in seine Liebe, tiefer hinein, tiefer hinein, tiefer hinein, tiefer hinein, tiefer hinein. Es ist die Zeit, in der wir tiefer hinein in seine Liebe gehen. Halleluja. Und da gegründet werden in nichts anderem. Halleluja, das ist Leben und das bringt Leben hervor. Oh Vater, wir danken dir für dein Leben. Oh, und das Leben hier überall sich Bahn bricht in neuen Dimensionen. Weißt du, das ist eine neue Dimension des Lebens, die er für uns hat. Halleluja, und wir strecken uns aus, streckst du dich aus und sagst, Herr, danke für neue Dimensionen des Lebens in dir, gepflanzt in deiner Liebe, verwurzelt in deiner Liebe, im Baum des Lebens. Halleluja, wir ergreifen das. Danke für neue Dimensionen, neue Dimensionen, neue Dimensionen, neue Dimensionen des Lebens. Halleluja, der Fülle des Lebens, seiner Herrlichkeit. Halleluja. Und ich habe noch ein paar spezielle Eindrücke. Und zwar hatte ich den Eindruck, dass ein paar Menschen da sind. Und es ist so, dass du hierher gekommen bist, noch aufgeregt irgendwie und ganz viele Gebetsanliegen hast und gesagt hast, Herr, ich komme jetzt zu diesem Wochenende und ich erwarte, dass diese Gebetsanliegen nach diesem Wochenende wirklich beantwortet sind. Und ich sag dir, das ist gut, auf jeden Fall. Und gleichzeitig sagt dir Gott im Psalm 46, 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Weißt du, er möchte, dass du deine Augen wegnimmst von den Anliegen, von dem, was vielleicht zu Hause ist, von den ungelösten Dingen. Und dass du sagst, Herr, ich gebe dir diese Tage und ich schaue auf dich. Und ich lasse die Sachen, mit denen ich vielleicht beschwert war und wo ich hergekommen bin, ich lasse die einfach los. Bist du einverstanden? Ich lasse es einfach los. Ich vertraue Gott, dass er sich um die Sachen kümmert, während ich auf ihn schaue. Während ich auf ihn schaue, während ich still bin und während ich meiner Seele sage, sei still, Seele sei still, Seele sei still, sei ruhig und erkenne, dass der Herr ist, dass es einen Gott gibt, der so gerne Gebete beantwortet, der über allem steht, bei dem ich still werden kann, bei dem ich in die Ruhe kommen kann. Halleluja, Halleluja. Wer ist so hergekommen? Streck mal deine Hand aus. Mit diesen vielen Anliegen. Und ich setze jetzt, Vater, in dem Namen Jesus, ich setze jetzt, Halleluja, den Frieden Gottes frei. Ich setze den Frieden Gottes jetzt frei, ganz tief. Seine Liebe und seinen Frieden frei. Und das Vertrauen in ihn. Das Vertrauen, dass er sich noch besser kümmern kann, als wir in unserem Hirn. Er kann sich noch besser um die Sachen kümmern, als wir es bedenken können. Und wir lassen unsere Gedanken los. Wir sagen, Herr, ich gebe mich dir hin. Übernimm mich. Meine Augen sind auf dich gerichtet. Oh, meine Augen sind auf dich gerichtet. Oh, da kommt Freude. Weißt du, wenn wir loslassen von uns selber, da kommt Freude. Freude im Überfluss. Weil du, weißt du, er möchte dich beschenken mit seiner Freude. Vor seinem Angesicht ist Freude im Überfluss. Im Überfluss. Im Überfluss. Im Überfluss. Halleluja. Auch für die Person. Ich hatte den einen oder anderen Person ist da. Oder vielleicht auch mehrere. Und du hast irgendwie kurz vor dieser Konferenz eine nicht so gute Nachricht bekommen. Für dich selber oder in deinem Umfeld. Und Gott möchte da reinwirken jetzt. Halleluja. Wer ist das? Wer ist das? Streckt eure Hand aus. Halleluja. In dem Namen Jesus. Im Namen Jesus zerbrechen wir jetzt alles, was der Feind da getan hat, gebracht hat, in dem Namen Jesus. Wir brechen es, wir sprechen jetzt Rettung rein, wo es Rettung braucht. Wir sprechen Frieden rein, wir sprechen Lösung rein in alles, in dem Namen Jesus. Herr, es ist bei dir, Herr. Wir preisen dich und wir loben dich, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen für deinen Sieg jetzt in all diesen Situationen. Halleluja. Und dass du sie jetzt hast. Herr, sie sind jetzt bei dir. Und du kümmerst dich drum. Und du kümmerst dich drum. Und du kümmerst dich drum. Sag mal, Herr, du kümmerst dich jetzt darum. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern, sondern du kümmerst dich jetzt drum. Und du machst das Beste draus. Er macht das Beste draus. Nimmst du das im Glauben? Er macht das Beste draus. Er macht das Beste draus. Oh, was wir nicht machen können menschlich. Aber er macht es. Er macht es. Nimm das. Nimm das und lass es nicht wieder los. Lass es nicht wieder los, sagt der Herr. Hat es. Und der Herr macht das Beste draus. Und der Herr ist der Sieger. Halleluja. Und er liebt uns so. Oh, er liebt uns so. Oh, Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, er liebt dich so. Mehr als du denken kannst. Mehr als du dir vorstellen kannst. Liebt er dich. Und Gott ist für dich. Er ist für dich. Sag das einer anderen Person. Sag, Gott ist für dich. Gott ist für dich. Für dich. Halleluja, Gott ist für dich. Halleluja, ihr Geliebten, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Halleluja, Gott ist so wunderbar. Gott ist so wunderbar und er hat uns so wunderbar gemacht. Und jetzt wollen wir weiter. Ihr dürft alle eure Plätze wieder einnehmen. Halleluja. Und jetzt erwarten wir das mächtige, starke Wort, freisetzende Wort und Wirken des Geistes Gottes durch unsere wunderbare Freundin, mächtige, starke Frau Gottes. Halleluja. Katie Sousa. Wuhu! Wir haben schon so einen mächtigen Abend erlebt. Wenn ihr nicht da wart, hört es euch unbedingt an. Halleluja. Und sie hat noch zwei Mitarbeiter mitgebracht. Yeah, und einmal Lina, ihre Assistent. Und Russell, wo ist Russell, unser Kameramann? Da ist er, da hinten. Russell, ihr seid herzlich willkommen. Warmly welcome in Germany. Und sie haben sich gewünscht, dass Schnee ist. Also jetzt wisst ihr, warum wir Schnee haben. Halleluja. Amen. Don't get me drunk before we start. Two. Amen. Good morning. Guten Morgen. How are you? Wie geht es euch? We have to move quickly, so let's play a video really quick. Do we have it ready? Wir werden uns jetzt schnell ein Video angucken. Seid ihr bereit? Awesome. Wunderbar. That was awesome. Yeah, das war ganz toll hier. No? Kommt das? Should I start talking? Ich red mal was weiter. How many people were blessed last night? Wie viele von euch waren gestern gesegnet? For about a year. One whole year. What did it feel like having that? That's a deadly disease. That's the wrong one. It felt like I couldn't breathe, like I was drowning when I laid down on my back. It's the wrong one. It's all right. Ein anderes, das ist das Verkehrte. Okay. What's your name, honey? Alora. What did you have, Alora? I had a metal cage in my back with several screws throughout my spine and a fusion. From a surgery I had just a couple years ago, my back was literally broken in two. They didn't even know how I was walking, and I've been walking around for years like that. And what kind of pain did it give you, honey? Oh, like a 7 to 9, and on my threshold scale, like that's huge. Yeah, you told me that they can't even anesthetize you for surgery because you wake up from the... My neurosurgeon's like, you don't even feel pain. Like, so you have a high threshold of pain, yeah. And even with that, you still were having a 7 to 9 pain every day? Yeah. Yeah, every day. So you had a cage, you had a rod, is that right? Yeah, so there's a cage and multiple screws, and then... A month and a half ago, I had to go back into the neurosurgeon. They did a CT scan, and apparently my bones were crumbling around the screws and everything. He basically said, we need to do another surgery. We're going to have to throw the whole kitchen sink at it. And I was just like, great, it's documented. I'm going to believe God to, like, totally heal this and remove this. And there's nothing. There's nothing? There's nothing. There's no pain? There's no pain. You said you could feel the screws before. Okay, so you did. You told me I could feel the screws before. Can you feel the screws now? No, and I can't feel the cage either. And I'm never, like, touching my back there because it's like, ah! So you can't feel the screws, you can't feel the cage, and you can touch your back where it was so tender with inflammation you couldn't even touch it, but just a little while ago? Nerve pain. Yeah. And if you dig at it, dig. Let's make sure. Dig really hard. Try to find that cage. Try to find them screws. Dig, dig, dig, dig, dig. Amen. Amen. Okay, so I woke up this morning and I heard the Lord say, peel the onion. Heute Morgen wurde ich wach und ich hörte, wie der Herr sagte, mach den Feind fertig. Nein? Peel. Ach, peel the onion. Did you say onion? Yes. Also die Zwiebel muss geschält werden. War das richtig? Ja. Amen. Okay. Amen. Okay. Your soul is like an onion. Deine Seele, eure Seele ist wie eine Zwiebel. It has a lot of layers. Da sind ganz viele Schichten. See, God made your soul to submit to your spirit. Deine Seele wurde von Gott so gemacht, dass sie sich dem Geist unterwirft. But when your soul's a mess, deine Seele in Unordnung ist, it doesn't submit. Dann unterwirft die sich nicht. And you go off course. Und dann gehst du vom Kurs ab. So we're going to talk about the power of Christ this morning. Und heute Morgen sprechen wir über die Macht von Christus, that can heal the soul, der die Seele heilt, can heal your body, deinen Körper heilen kann, it can also make you smarter, und die dich auch schlauer und klüger machen kann, it can change your relationships, wenn du deine Beziehungen veränderst, and so, so much more. Und so viele andere Dinge. So we're going to talk about the light of Jesus Christ. Heute Morgen sprechen wir über das Licht von Jesus Christus. This is not a New Age message. Das ist keine New Age Botschaft. God is light. Gott ist Licht. And there is no darkness in him. Und da ist keine Finsternis in ihm. And all the things that the New Age people und alles, was die Leute vom New Age and the witches use, und die Hexen gebrauchen, they stole from us. Haben sie von uns geklaut. Look, snap out of it. Oh, that's probably not a good thing to say. It's street talk. Ja, und was heißt, what did you say? Snap out of it. Ja, und jetzt kommt mal da raus, ja? Okay, you gotta take back. Wir müssen das zurücknehmen. The things that were meant for us, die Dinge, die für uns bestimmt sind. That have been stolen and used by the enemy. Die vom Feind gestohlen und benutzt waren. The light of Christ, das Licht von Christus, he's the true source of light. Er ist die wahre Quelle des Lichts. And he has light inside of him. Und er hat Licht in ihm. Because he is the light of the world. Weil er das Licht der Welt ist. for us, für uns, to be able to tap into the power of that light, wir sollen in diese Lichtquelle hineinreichen und benutzen, to drive out the darkness, um die Finsternis auszutreiben, that is in every part of us, die in jedem Teil von uns da ist, dark thinking, dunkles Denken, dark attitudes, dunkle Haltungen, the darkness of sickness, die Finsternis der Krankheit, and disease, und von Schwäche, the darkness of lack, die Finsternis von Mangel. The light of Christ destroys it all. Das Licht zerstört, von Christus zerstört sie alle. The light, what we have to understand, wir müssen verstehen, is that the glory, dass die Herrlichkeit, that this church carries, die diese Kirche trägt, is composed of light. Sie aus Licht besteht. I'll prove it. Ich beweise es euch. Okay, I'm reading from the Amplified Classic. Ich lese aus der Amplified klassischen Übersetzung. This is Matthew 17, 21. Matthäus 17, 21. Jesus is on top of the Mount of Transfiguration. Jesus steht auf dem Berg der Verwandlung. Verklärung. And the Bible says this. Und die Bibel sagt. And 6 days after this. 6 Tage danach. Jesus took with him Peter and James and John. Nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus. And led them up on a high mountain by themselves. Und hat sie auf einen hohen Berg geführt mit sich selbst. And his appearance underwent a change. Und seine Erscheinung verwandelte sich. His face shone clear and bright like the sun. Sein Gesicht schien hell und klar wie die Sonne. And his clothing became as white as light. Und sein Gewand wurde Licht, hell wie Licht. So up on the Mount of Transfiguration, auf dem Berg der Verklärung, Jesus undergoes a physical change. Und verwandelte sich Jesus körperlich. He becomes clothed with light. Er wurde mit Licht bekleidet. Now Peter begins to see this. Petrus sah das. As Moses and Elijah come down. Wie Moses und Elia nach unten kamen. And he said, "Oh, let me build us some shelters." Lass uns Hütten bauen. For you, Moses and Elijah. Für dich, Moses und Elisa. The Bible says he didn't even know what he was talking about. Und die Bibel sagt, dass sie noch nicht mal wussten, worüber sie reden. But it says this, while he was speaking, während er sprach, behold, a shining cloud, kam eine leuchtende Wolke, and this is what it says in the Amplified, ready? Und das steht hier in der Amplified, a shining cloud, eine scheinende Wolke, leuchtende that's Wolke, the glory, das ist die Herrlichkeit, a shining cloud, eine leuchtende Wolke, composed of light, die aus Licht bestand, overshadowed them, die kam über sie, and a voice from the cloud said, "This is my son." Und die Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn, mein Geliebter, who I've always been delighted in. Von in dem ich mich immer erfreut habe. Listen to him. Hört ihm zu. So look, the glory cloud, die Herrlichkeitswolke, that came down on the Mount of Transfiguration, die auf diesen Berg der Verklärung kam, that was overshadowing Christ, die über Christus kam, according to Scripture, nach der Schrift, was composed of light, bestand aus Licht. Every time the glory comes into this room, jedes Mal, wenn die Herrlichkeit in diesen Raum kommt, which is here right now, die jetzt gerade hier ist, that cloud, diese Wolke, is full of light, ist voller Licht. Because you see, the glory is the presence of God. Die Herrlichkeit ist die Gegenwart Gottes. And God is light. Und Gott ist Licht. When God spoke in Genesis 1, als Gott in 1. Mose gesprochen hat, and he opened his mouth, und seinen Mund öffnete, the first time he spoke, das erste Mal, als er sprach, what did he say? Was sagte er? Let there be light. Lass, es werde Licht. Why? Warum? Why did he say that first of everything else? Warum hat dies vor allen anderen gesagt? Because he is light. Weil Licht ist. So when he opened his mouth, wenn seinen Mund öffnet, the very first thing to come out of his mouth, das erste, was aus seinem Mund kommt, was light. War Licht. Do you understand? Versteht ihr? Everybody say the glory. Jeder von sagt nach die Herrlichkeit. Say it, the glory. Die Herrlichkeit. Is composed, besteht aus, of light. Licht. This is what Hebrews 1:3 says about Jesus. Hebräer 1:3 sagt über Jesus, who the Bible calls the light of the world. Den die Bibel das Licht der Welt nennt. I'm reading from the Amplified Classic. Ich rede wieder von der Sprechfehler Amplified Classic. It says Jesus. Jesus is the sole expression, ist die wahre, der wahre Ausdruck, of the glory of the glory of God. Der Herrlichkeit Gottes. The light being, das Lichtwesen, the outraying, das Ausscheinen oder Ausdruck or radiance of God's divine, von dem Herrlichkeits von dem göttlichen perfect, Strahlen Gottes, the perfect imprint, der perfekte Ausdruck or very image of God's nature, und das Bild von Gottes Natur, so listen to this. Gottes Wesen. Jesus is the glory of God. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. How? The Bible says he is a light being. Die Bibel sagt, er ist ein Lichtwesen. He's the outraying. Er ist der, der das ausstrahlt. Radiance of God. Dies Ausstrahlen von Gott. Where does Jesus, the light being, live? Und wo lebt Jesus, dieses Lichtwesen? In here. Hier. See, we're drin. Operating in the glory. We're operating in the anointing out of the glory right now again. Wir wirken jetzt in der Herrlichkeit und in der operating in the glory. We're operating in the glory. Ja, wir wirken jetzt in der Herrlichkeit. In the anointing. In der Yoking Salbung. The two together. Die zwei kommen zusammen. Who do you have inside of you right now? Wen habt ihr jetzt in euch? The light being. Dieses Lichtwesen. Say it. I have the light being. Sagt mit mir, ich habe dieses Lichtwesen. Inside of me. In meinem innen. Right now. Jetzt. What's he doing? Was tut er? The Bible says he's die Bibel sagt, outraying. Er strahlt es aus. He's outraying. Er strahlt es aus. The radiance of God. Das Strahlen Gottes, das Wirken Gottes. He's outraying. Er strahlt aus. The perfect imprint. Das vollkommene and, Wesen. And very image of God's nature. Und das Bild von Gottes Wesen, seinem Sein. What does that mean? Was bedeutet das? Light carries information. Licht trägt Information. Do you know those cables are called fiber optic cables. Ihr kennt doch diese Kabel, die man nennt optische. Does everybody know what that is? Glasfaserkabel, Fasern, die optisch sind. They're cables filled with light beams, light lasers. Diese Kabel sind voller Lichtstrahlen. High-tech computers und diese High-tech Computer use fiber optic cables benutzen Glasfaserkabel to carry information um Informationen zu übertragen from one place to another von einem Ort zum anderen. Light carries information. Mit Licht wird Information übertragen. Jesus is the light being. Jesus ist das Lichtwesen. He's outraying God's imprint and nature und er strahlt Gottes Wesen into aus you in dich hinein. Via the light. Durch das Licht. You didn't get it. Habt ihr das verstanden? This is how Christ imprints you. So macht Gott in bewirkt Christus in euch und wirkt sich in euch hinein. With God's nature. Mit seinem Wesen, mit Gottes Wesen. His way of thinking. Mit seinem Denken. His way of acting. Mit seiner Art zu handeln. As Christ. So wie Christus. The light being. Das Lichtwesen. Outraised God's ways. Gottes Wege ausstrahlt. And beams them into your darkness. Und strahlt sie in deine Finsternis. It drives out the darkness. Wird die Finsternis auch ausgetrieben. Of wrong thinking. Von falschem Denken. Wrong behaviors. Falschem Handeln oder Behalten. And in its place. Und es ersetzt. Imprints. Und bringt God's very image on you. Von Gottes Wesen in dich hinein. I don't know if you're getting it. Habt ihr das verstanden? Habt ihr das verstanden? Think of it this way. Seht das mal so. Remember old school photography? Denkt ihr, wisst ihr noch, wie die Fotografie früher war? They'd have a developing room. Die hatten doch diesen Entwicklungsraum. Where they would take their negatives. Wo die Negative genommen wurden. From their cameras. Aus der Kamera. And they would mount the negative up on a rack. Und die haben die auf so ein Gestell gesetzt. They take photographic paper and put it below. Und dann haben die dieses Fotografierpapier genommen. And then they shine the light. Und dann haben sie auch mit Licht through the negative. Durch das Negative. Negativ gestrahlt. And it would burn und dann wurde hineingebrannt ein positives Bild in das Papier. Onto the photographic paper. Auf dieses Fotopapier. You're the paper. Du bist das Papier. And if you allow Und wenn du es zulässt and invite und ihn einladest, the light being, dieses Lichtwesen, to beam his light, sein Licht hineinzustrahlen, through every negative in your life, in alles Negative in deinem Leben, it will burn, wird es brennen, a positive image, ein positives Bild of God in that place, von Gott an diese Stelle. Put your hand on your belly. Setzt eure Hand auf euren Bauch. The other hand on the brain. Und die andere auf euren Kopf. Ready? Bereit? Jesus. Jesus. The light of the world. Licht der Welt. The light being. Die Lichtwesen. Is outraying. Strahlt jetzt aus. God's perfect image. Gottes perfektes Bild. From my spirit man. Von meinem Geistmenschen. Into every part of my soul. In jeden Teil meiner Seele. The light of Christ. Das Licht Christi. Is burning. Wird jetzt gebrannt. God's ways. Brennt jetzt Gottes Wege. God's nature. Gottes Wesen. God's way of thinking. Gottes Art zu denken. Onto my mind. In mein Verstand. The light of Christ. Das Licht Christi. Is burning. Brennt jetzt. God's image. Gottes Bild. On my emotions. Auf meine Gefühle. So they're healthy. So dass sie gesund sind. And they're no longer dark. Und nicht länger dunkel. Christ's light. Gottes Christi Licht. Is beaming. Strahlt jetzt. Through every. Durch jede negative Situation in my life, in meinem Leben, to burn und brennt a positive image, ein positives Bild of God, Gottes in its place, statt an dieser Stelle. Now give God a praise for that. Gib Gott jetzt die Ehre dafür. Halleluja. John 1, Johannes 1, verse 4 and 5. 1, 5. It says this: In him was life. In ihm war das Leben. And the life, und das Leben, was the light of men, war das Licht der Menschen. And that light, und dieses Licht, shines on, scheint, in the darkness, in der Finsternis, for the darkness, denn die Finsternis, has never, hat es nicht, hat niemals, overpowered it, es überwunden, put it out, und ausgelöscht, absorbed it, oder irgendwie weggetan, appropriated it, oder sich es angeeignet, or is unreceptive to it, und es hat es nicht überwunden. What does this mean? Was bedeutet das? This is talking about Christ. Hier spricht es über Christus. In him was life. In ihm war das Leben. And that life was what? Und dieses Leben war was? The light. Das Licht. The light of Christ. Das Licht Christi. Has light in it. Has the light of Christ. Das Licht Christi. Has life in it. Hat Leben in sich. There's life-giving power in the light. Da ist lebensbringende Kraft in diesem Licht Christi. And according to this scripture in John. Und in dieser Schriftstelle von Johannes. That light ist dieses Licht. Shines on in the darkness. Scheint das in der Finsternis. So in the midst of your darkness. Also inmitten deiner Finsternis. Of disease. Oder Krankheit. Of fear. Oder Furcht. Of guilt. Oder Schuldgefühl. Of shame. Oder Schande. Of abandonment. Scham oder Verlassen. Of rejection, oder Ablehnung, of offense, oder irgendwelchem Anstoß, of bitterness, oder Bitterkeit, in the midst, in dem, in der Mitte davon, of any darkness, von jeder Finsternis, the light scheint das Licht, can shine, es scheint, and dispel the darkness, und kann die Finsternis austreiben. According to this scripture, nach dieser Schriftstelle, darkness ist Finsternis never overpowers the light. Hatte niemals die Kraft, never. Das Licht zu überwinden. Niemals. Never. Niemals. The darkness of that cancer, die Finsternis von diesem Krebs, cannot overpower the light. Kann das Licht nicht überwinden. The darkness of that sickness, die Finsternis dieser Krankheit, cannot overpower the light of Christ. Kann das Licht Christi nicht überwinden. That darkness in your marriage, die Finsternis in deiner Ehe, cannot overpower the light. Kann das Licht nicht überwinden. Because the light is full of life. Weil das Licht voller Leben ist. In fact, it says that the darkness, die Bibel sagt, dass die Finsternis absorb the light. Das Licht nicht aufsaugen kann. It cannot put it out. Es nicht auslöschen kann. And it's not unreceptive to it. Und es kann es auch nicht aufnehmen. Meaning when you command the light, das bedeutet, wenn du das Licht to flow out, freisetzt, dass es herausfließt from your born again spirit, von deinem wiedergeborenen Geist into whatever area of darkness there is in your life, in welche Finsternis deines Lebens auch immer da ist, that darkness cannot resist the light. Diese Finsternis kann dem Licht nicht widerstehen. It cannot be unreceptive to it. Es kann es nicht da verhindern, dass es dort hineinkommt. The darkness has to be overpowered by the light. Die Finsternis muss durch das Licht überwunden werden. Put your hand on your belly and on Leg deine your Hand auf den Bauch und sage, you're gonna get stronger muscles by the du kriegst jetzt mehr Muskeln heute Morgen. Say, Lord God, sag, Herr und mein Gott, I have Christ in me, ich habe Christus in mir, the light of the world, das Licht der Welt, the light being, das Lichtwesen, and in Jesus name, und in Jesus Namen, I decree, erkläre ich, there is life, da ist Leben, in his light, in seinem Licht. Now I decree, ich erkläre jetzt, his light, sein Licht, is outranged, strahlt aus, from my inner man, von meinem inneren Menschen, and it's overpowering, und überwältigt, totally destroying, und vernichtet völlig, every bit of darkness, jedes bisschen Finsternis, in my soul, in meiner Seele, in my body, in meinem Körper, in my marriage, in meiner Ehe, in my children, in meinen Kindern, in my finances, in meinen Finanzen, in my church, in meiner Kirche, in my business, in meinem Arbeit, auf meiner there Arbeit. Is no darkness. Da gibt es keine Finsternis. It's destroyed. Sie ist vernichtet. By the life-giving power, durch die lebensbringende Kraft of the light, von dem Licht. Now give God a shout and praise. Gib Gott for that. Jetzt an die Ehre. Halleluja. You see, you have to understand something. The Holy Spirit is light. Ihr müsst verstehen, der Heilige Geist ist Licht. Let's read the scripture. Lass uns lesen, was in der Bibel steht. Ephesians 5:9. Epheser 5:9. Says for the fruit, denn die Frucht, the effect, und die Auswirkung, the product, und das Produkt, of the light, des Lichts, or the spirit, oder der Geist, consists, bestehen aus, in every form, in jeder Form, of kindly goodness, of von Güte, uprightness of heart, von einem hellen Herzen, and trueness of life, und einem wahren Leben. Okay, now if you could see this scripture with your eyes, wenn du diese Schrift vor deinen Augen hättest, you would see a lot of different amazing revelations in it. Hättest du verschiedene erstaunliche Offenbarungen vor dir. Number one, it says, Nummer eins sagt es, for the fruit of the light, capital L meaning Jesus. Die Frucht des Lichts mit einem großen L heißt, dass es Jesus sein soll. For the fruit of the light or the spirit. Oder des Geistes. It's comparing vergleicht the light das with Licht the spirit. Mit dem Geist. How can that be? Wie kann das sein? Because Jesus, weil Jesus is the light of the world. Ist das Licht der Welt. And the Holy Spirit, und der Heilige Geist, is the spirit of Christ. Ist der Geist Christi. So the spirit is light. Das heißt, dass der Geist Licht ist. If you could look inside yourself right now, wenn du jetzt in dich hineinschaust, you'd be blazing with light. Wärst du jetzt voller leuchtendem Licht. That's what the spirit looks like. So sieht der Geist aus. He comes in different forms. Er kommt in verschiedenen Arten und Formen. Living water. Lebendiges Wasser. The dove. Die Taube. The glory. Die Herrlichkeit. And the light. Und das Licht. Say the light. Sag mit mir, das Licht is the spirit. Ist der Geist. And the spirit. Und der Geist is light. Ist Licht. And the spirit. Und der Geist, who is light, der das Licht ist, lives in me. Lebt in mir. And he's outraying. Und er strahlt aus. Christ life-giving power. Christus lebengebende Kraft. Through the light. Durch das Licht. Amen. Amen. Now if you go back to the same scripture, wenn ihr zur gleichen Schriftstelle geht, it says for the fruit of the light or the spirit. Denn die Frucht des Lichtes des Geistes consists of goodness, besteht aus Güte, uprightness of heart, Aufrichtigkeit des and Herzens, trueness of life, und wahrhaftigem Leben. What does this mean? Was bedeutet das? That the light produces fruit. Dass das Licht Frucht hervorbringt. Meaning every day, jeden Tag, you should be, solltet ihr decreeing, erklären, und that the light, dass das Licht, or the spirit, oder der Geist, is outraying, ausscheint, from your innermost being, aus eurem inneren Wesen, aus eurem inneren Menschen, to create fruit, um Frucht hervorzubringen, positive good fruit in your life, positive gute Frucht in eurem Leben. This gives a short list. Hier ist nur eine kurze Liste. Some of the forms of fruit, einige der Arten der Frucht, kindly goodness, ist Güte, a brightness of heart, ein helles Herz, trueness of life, und what was trueness of life, wahres Leben. If you need any of those things, you know how you get them? Wenn ihr einiges davon braucht, dann wisst ihr, wie ihr daran kommt, indem ihr das erklärt und freisetzt, was in euch ist. You're going to start acting better. Ihr müsst da mal mehr von Gebrauch machen. You're going to start feeling better. Ach so, dann werdet ihr euch besser verhalten und besser fühlen. You're going to start having the fruit. Ihr werdet die Früchte sehen. Of the trueness of life. Von wahrem Leben. When you start engaging. Wenn ihr anfangt. With the light of Christ that's in you. Mit dem Licht von Christus von euch zu scheinen. Put your hand on your belly. Nochmal die Hand auf den Bauch legen. Put your other hand on your heart. Und auch auf euer Herz. Say, Lord. Und sagt, Herr. I've got the spirit. Ich habe den Geist in mir. The spirit of Christ. Den Geist Christi. Living in me. Der in mir lebt. And because und weil Christ Christus is the light of the world. Das Licht der Welt ist. And the Holy Spirit und der Heilige Geist is the spirit of Christ. Der Geist Christi ist. That means the spirit. Das bedeutet is light. Dass der Geist Leben I release ist. Ich setze frei the rays of light, die Strahlen von Licht of the Holy Spirit, vom Heiligen Geist, to produce positive fruit in my life, dass er positive Frucht in meinem Leben hervorbringt, kindly goodness, Güte, a brightness of heart, ein helles Herz, and trueness of life, und ein wahres Leben. I decree, ich erkläre, the light of Christ, das Licht Christi, is invading, kommt in alle Bereiche hinein. Every bit of darkness, wo Finsternis ist, that's in me, die sich in mir befindet, that would cause me, das mich dazu bringt, not to act upright, nicht aufrichtig zu handeln. And not to have trueness of life. Und nicht wahres Leben zu haben. I receive fruit right now. Ich empfange jetzt Frucht. The fruit of the light. Die Frucht des Lichts. In the name of Jesus. In Jesus Namen. Now give God a praise for that. Gib Gott die Ehre dafür. Halleluja. Danke, Herr. Now, if you'll notice, I always have everybody speak a lot during my sessions. Who speaks a lot? Them. I always have them speak a lot. Ja, das habt ihr erst mitgekriegt, dass ihr alle ganz schön mitarbeiten müsst und viel reden müsst in ihrer Lehre, ja. Do you know why that is? Warum ist das so? Because the Bible says, die Bibel sagt nämlich, that you shall decree a thing, wenn ihr etwas erklärt, and it shall be established, dann wird es auch festgesetzt, and the light, und das Licht will shine upon your ways. Wird auf eure Wege strahlen. We say that verse a lot. Wir benutzen diesen Vers oft. But we don't notice what it says at the end of the verse. Aber wir sehen gar nicht, was es am Ende sagt. The reason why. Der Grund, warum. Things are established. Dass Dinge festgesetzt werden. When you decree them. Wenn ihr sie erklärt. Is because the light. Weil das Licht ist, weil das Licht. Anfängt zu strahlen. On your ways. Auf deine Wege. So when you decree something. Dass wenn du etwas erklärst. To be broken. Dass etwas abgebrochen wird oder dass eine Heilung stattfindet, dass ein Wunder geschieht. Der Grund, warum diese Dinge zustande kommen, ist, weil das Licht, das sich in euch befindet, durch deinen Mund herauskommt und zu diesem Ding geht, das ihr erklärt und die Finsternis da wegbricht. So that thing is then established. Und dann wird die Sache, manifestiert sie sich und wird sie festgestellt. Think about it. Denk mal darüber nach. I'll prove it. I'll prove it. Ich beweise es euch. The word voice, das Wort Stimme in the New Testament, im Neuen Testament is the Greek word phaino. Ist das griechische Wort pheno. It means this. Es bedeutet, to shine forth light. Licht hervorstrahlen. To be bright. Hell sein. To be resplendent. Scheinen. See, this is the... Oh, God. Ja. This is the gateway. Das ist die Öffnung und das Tor. That opens up. Das, welches öffnet, and it lets the light that's in here, und das Licht, was in euch drin ist, up and out of your herauslässt mouth. Durch euren Mund. Did you know that light travels at 186,000 miles per second? Wusstet ihr, dass Licht bei mit 186,000 Meilen pro Sekunde sich fortsetzt. It's a scientific fact. Das ist wissenschaftliches Fakt. That means, das bedeutet, you could be anywhere in the world, du kannst wo immer willst in der Welt sein, praying for somebody on the other side of the für world, jemanden beten auf der anderen Seite der Welt, and as soon as you open your mouth, und in dem Moment, wo du deinen Mund öffnest, and begin to speak decrees, und du erklärst und sprichst Dinge, for that person's breakthrough and that healing, für diese Person, dass Durchbruch geschieht und Heilung, the light that's in you, dann ist das Licht, das in dir come ist, up and out of your mouth, kommt aus deinem Mund hervor, fly to that target, und fliegt zu diesem Ziel hin. At 186,000 Meilen. 100,000 Meilen pro Sekunde. It works the same when you're laying in bed next to your hubby. Ist dasselbe, wenn du im Bett liegst neben deinem Husband, who's in an argument with you. Und der mit dir diskutiert und and streitet. Has stolen the blanket. Und hat dir die Decke weggezogen. And is on the edge of the mattress. Und liegt so auf dem Ende der Matratze. You could be sitting there going, the light, the light. Und du kannst da die Hand ausstrecken und sagen, das Licht, das Licht. And it will drive that darkness of that attitude right out. Und das wird die Finsternis von dieser Ecke wegtreiben. You can do the same for your rebellious teenager down at the end of the hallway. Du kannst das auch für deine jungen Kinder tun. Who won't come out of their room. Die aus ihrem Zimmer nicht rauskommen wollen. You can do the same when you're on the stage. Oder wenn du auf der Bühne stehst. And you're releasing words of knowledge and speaking healing over people in the audience. Und du setzt Worte der Erkenntnis frei über die Menschen, die da sind. What do you think we do all the time when we're up on stage? Was denkt ihr, was wir hier auf der Bühne when überhaupt we're decreeing tun? That metal's disappearing. Wir erklären, wir setzen frei, and dass Metall sich healed. Und dass Knochen geheilt werden, weil wir unseren Mund öffnen and light is coming up und das Licht out. Kommt hervor, hoch und geht aus uns heraus. We're decreeing things und wir erklären Dinge and they're being established und sie sind festgesetzt und manifestiert, because the light weil das Licht is shining scheint upon our ways. Auf unsere Wege. Denkt mal an etwas, wovon ihr wollt, dass die Finsternis weggebrochen think wird. Of it. Denkt darüber daran. Is it a spouse? Ist es ein Ehemann? Your child? Oder Ehefrau? Your physical oder dein body? Kind oder dein Körper? Your finances? Deine Finanzen? Pick something and put it in your mind right now. Such dir etwas und jetzt denk daran. You ready? Seid ihr bereit? We're gonna release light on it. You ready? Wir setzen jetzt Licht frei. You all have it in your mind? Habt ihr es jetzt vor euch? Does everybody have it in their mind? Vor euren Augen im neuen Gedanken? Let me see. Are you nodding your head? Do you have it in your mind? Könnt ihr es sehen, ja? Are you ready? Seid ihr bereit? Just say, Lord God. Sagt ihr, Herr. I have light in me. You are light in me. I have light in me. Sorry. Have light. Light. Light. I have light. Ah, ich habe Licht in mir. Because I have Christ. Weil ich Christus habe. In me. In mir. The light of the world. Das Licht der Welt. The light being. Das Lichtwesen. And his light. Und sein Licht. Is the Spirit. Ist der Geist. Now, as I open my mouth. Wenn ich meinen Mund öffne. I believe, glaube ich, that the word voice, dass das Wort Stimme, means bedeutet, to shine forth, hervorleuchten, scheinen, to be bright, Licht sein, to be resplendent, scheinen. So as I open my mouth, wenn ich meinen Mund öffne, the gateway of my mouth, ist das Tor meines Mundes, is going to allow, erlaubt es, the light of Christ, das Licht, dass das Licht Christi, to come up. Hochkommt and out of my mouth, und durch meinen Mund kommt towards that thing, zu dieser Sache, that I'm breaking darkness off of. Wovon ich die Finsternis abbreche. Okay, now you have that thing in your mind? You have habt that thing ihr diese, in your mouth? Diese Sache jetzt, dieses Ding vor euch in euren Gedanken? You have it in your mind? Habt ihr es? Say, I decree this. Sagt, ich erkläre. And it will be established. Und es wird sich manifestieren. Because the light, denn das Licht, of Jesus Christ, von Jesus Christus, is shining upon my ways. Scheint auf leuchtet auf meine Wege. I send, ich schicke, with my words, mit meinen Worten, the life-giving power, die lebensgebende Kraft, of the light of Christ, vom Licht Christi, to the darkness, zu dieser Finsternis, that's on that issue, die auf dieser Sache ist, right now, jetzt. And I declare, und ich erkläre, darkness, Finsternis, cannot overpower, kann nicht überwinden, the light of Christ, das Licht Christi, that is flying, und dieses Licht fliegt jetzt, to that thing, zu dieser Sache, at 186,000 miles per second, mit 186,000 Meilen pro Stunde, pro Sekunde. I command the darkness, ich befehle der Finsternis, to break, jetzt weg. Abzubrechen. To break. Zu brechen. To break. Zu brechen. Be filled with the light. Und mit Licht gefüllt zu werden. Be filled with the light. Sei gefüllt mit Licht. Be filled with the light. Sei gefüllt mit Licht. Be filled with the light. Sei gefüllt mit Licht. I command darkness to go now. Ich befehle jetzt, dass es geht. Go now. Geh jetzt. Go now. Geh jetzt. Go now. Geh jetzt. Go now. Geh jetzt. Go now. Jetzt. Now. Jetzt. Now. Jetzt. Light. Jetzt. Light. Jetzt. Light. Light. Light. Licht. Light. Licht. Now give God a big praise for that. Gib Gott jetzt die Ehre. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. You know why I have you praise? Wisst ihr, warum ich euch lobpreisen lasse oder Gott die Ehre geben lasse? The word praise, weil das Wort Ehre geben in Psalms 111:1, im Psalm 11:1, is the Hebrew word halah. Ist das hebräische Wort halal. It means to shine forth. Das bedeutet hervorleuchten. To flash forth light. Licht hervorwerfen, hervorbringen. Why do you think praise is so powerful? Warum denkt ihr, dass Lobpreis so mächtig ist? Because when you're praising God, wenn ihr Gott preist, instead of complaining, statt dass ihr euch beklagt, or being angry, oder böse seid, or being offended, oder Anstoß nehmt, instead you're praising God, aber stattdessen lobt ihr Gott, you're flashing forth light. Dann scheint ihr Licht hervor, flashing forth light. Mit Macht, flashing forth light. Und Licht kommt hervor. And what's in the light. Und was ist das Licht? Life. Leben. I've seen some mighty miracles by people just thanking and praising God. Ich habe so mächtige Wunder gesehen, wenn Menschen all nur Gott gelobt und gepriesen haben. I saw a lady that had her elbow. Ich hatte eine Frau gesehen mit einem Ellenbogen. Shattered in 17 places. Der in 17 Stellen zerschmettert war. We all sat there and just praised and thanked God for 20 minutes. Wir haben nur da gesessen 20 Minuten Gott gelobt und gepriesen. And her bones came together. Und ihre Knochen kamen zusammen. I saw a woman. Ich habe eine Frau gesehen. That had a cataract over her eyes. Sie hatte einen Katarakt über ihren Augen. We just praised and thanked God. Und wir haben nur Gott gelobt und gepriesen. For like 10 minutes. Für 10 Minuten. The cataracts came off the eyes. Und der Katarakt kam von ihren Augen herunter. I saw another woman. Eine andere Frau habe ich gesehen. Who had such dry eyes. Die so trockene Augen hatte. That she said it felt like. Sie sagt, es fühlte sich an. Grinding sand in her eyes. Wie Sand, der ständig in Augen gerieben hat. We praised God for like 10 minutes. Gott gelobt für 10 Minuten. And the eyes completely cleared up. Und die Augen wurden komplett vollständig klar. Keine Schmerzen mehr. We spend too much time thinking about the pain. Wir denken zu viel nach über die Schmerzen. Worried about the pain. Und machen uns Sorgen über die Schmerzen. Complaining about the pain. Und wir beklagen uns über die Schmerzen. When if we would just open our mouth. Aber wenn wir nur unseren Mund öffnen würden. And praise God. Und Gott loben würden. That it would flash forth light. Und das würde das Licht hervorbringen. It's like a lightning strike. Wie ein Lichtstrahl. It actually destroys the pain and the sickness and the disease. Wie ein Blitz, der die Schmerzen und die Krankheit zerstört. Well, you think about that. Denk mal darüber nach. Let's start thanking God right now. Lass thank uns Gott Lord. Jetzt danken danke, und danke, preisen. Danke. Thank you, Jesus. Thank you. Danke, on, open Jesus. Your mouth. Öffnet open your mouth. Mund. And start Öffnet thanking the Lord. Thank you, Gott Jesus. We worship you. Dank Gott. We worship you and we praise you, God. We praise you and we wir worship you. Dich, come on, Gott. Open your mouth and start an. Praising him. Öffnet euren open Mund. Your mouth and start thanking und him. Da fangt thank an, you, ihm Jesus. We worship you, Jesus. Wir lift you up, Jesus. Wir preisen dich, Jesus, right now. Everyone start praising. Go. An Jesus zu loben. Let me hear you. Lass mich euch hören. Wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, Herr. Oh, danke, Herr. Danke. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Come on, I want to hear you. Ich will euch hören. Ich will euch hören. Ich preise dich. Ich bete dich an. Keep on going. Come on. Macht weiter. Macht weiter. Thank him this morning. Thank him, thank him. Dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm. Don't stop, come on, keep hört going. Nicht auf, keep hört going, nicht auf, don't weiter. Stop. Du hört stand nicht up auf. If you have to. If come wenn on. Ihr müsst, steht auf. Danke, Jesus, danke, Herr. Halleluja, danke, Herr, danke. Ich preise dich, ich bete dich an. Danke, Herr. Jesus, come on. Come weiter. On, we're going to do it for like 5 minutes. Noch etwas come on, we're going to thank God for Minuten. Like 5 minutes. Dank Gott. Come on. Come on, let's mach go. Weiter. Los. We're going to thank God for like wir 5 minutes. Gott. Für 5 Minuten. Wir danken Gott. Wir danken Gott. Come on, I want to hear your voice. Ich will eure Stimmen hören. Los. You shall decree a thing. Wenn wir etwas and it shall erklären, be established, dann wird es and the light shall shine upon your ways. Und der Herr scheint come auf on, eure thank Wege. Him. Das Licht des Herrn thank scheint him. Auf eure Wege. Thank him. Come dankt on. Ihm. Thank dankt him. Ihm. Dankt ihm. Don't stop thanking hört nicht him. Auf. Hört nicht auf. Don't stop thanking him. Dank, hört jetzt nicht auf zu danken. Come on, you got 4 minutes left. Noch come on. 4 Minuten, los. Keep on thanking him. Macht weiter thank you, mit dem Danken. Dank we worship ihm. You. We worship you. We ich bete dich an. Ich danke we dir. Thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. We thank you, Jesus. Oh, wir danken dir, Jesus. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. We worship you. We thank you, Jesus. Wir beten dich an. We thank you, Jesus. Oh, danke. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, no. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, we worship Jesus. You, Jesus. Wir beten dich an. We worship you, wir Jesus. Beten dich an. We worship you, wir beten Jesus. Jesus an. Wir we thank you, an Jesus. Jesus. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Come on, you got 3 minutes noch left. Noch 3 Minuten. On. Los, macht weiter. We thank you, hört Jesus. We thank you, wir Jesus. Dir, Jesus. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. We thank you, Jesus. Wir danken dir, Jesus. We thank you, we thank you. Wir danken dir. We repent danke, for complaining. Jesus. Danke. We repent for complaining. Wir hören auf we mit dem. We thank you. Wir danken dir, we release our uns zu beklagen. And our mouth to you right now. We thank you. Wir setzen uns mit unseren Lippen you. Frei. We worship mit unserem Mund. We thank you. Den Lobpreis. Thank den you, Dank. Jesus. Thank you. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, thank you, Jesus. Thank you, thank danke, you, Jesus. Danke, thank Jesus. You, Jesus. You got 2 minutes left. 2 Minuten noch. Thank you, Lord. Danke, thank Herr. You, Lord. We thank danke, you. Herr. Come on, go past. Push noch past. Ein bisschen mehr. Push los. Past your uncomfortableness. We praise you. We thank you. We thank danke, you. We Jesus. Praise you. We thank Mach you. We praise weiter. You. We thank danke, you. We praise Jesus. You. We thank you. We praise you. We thank you. We praise you. We thank you. We praise you. Wir preisen dich. Wir danken dir. You got 1 minute left. Come noch on. Eine Minute habt ihr. Los. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, thank you, Jesus. Danke, thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We worship you. We worship you. Wir preisen we worship dich. You. Wir we worship you. Wir we worship dich. You. We worship you. Komm. We worship you. Wir we thank you. We thank an. You. Wir loben dich. Now give God a praise. Jetzt loben und preisen wir den Herrn. Wir preisen dich, Herr. Halleluja. Preis sei dir, Herr. Ihr dürft okay, euch setzen. I'm working you guys this morning. Let's do this. All right. Okay, now listen to this. Hört euch das an. The light of Christ, das Licht Christi, can make your mind, will, and emotions sound. Kann eure Gedanken, euer Herz und eure Gefühle dazu bringen, dass es klingt. Sound and fulfilling its office. Und what does that mean? Kann es heil machen. I hope you can translate this. This is kind of okay. You ready? I'm going to read from Luke 11. Lukas 11. Says your eye, dein Auge, is the lamp of your body. Ist die Leuchte eures Körpers. When your eye, wenn dein Auge, or your conscience, oder dein Bewusstsein, is sound and fulfilling its office, und gesund ist und seinen wahren Zweck erfüllt. Yeah, it's because your whole body is full of light. Es kommt es daher, weil dein ganzer Körper voller Licht ist. What does this mean? Was bedeutet das? Gott created hat das so geschaffen, every part of your soul, dass jeder Teil deiner Seele, your mind, dein Denken, dein your Verstand, will, dein Wille and your emotions, und deine Gefühle to hold certain offices in your body. Bestimmte Funktionen in deinem Körper erfüllen. Your mind, dein Verstand, its office, seine Funktion ist, is to think right thoughts, richtige Gedanken zu denken, to have healthy a memory bank that's healthy, und eine Erinnerung zu haben, die gesund ist, to reason rightly, und gesund zu denken. Your will, dein Wille, has a certain office in your body, hat in deinem Körper eine bestimmte Funktion und its Aufgabe. Seine Aufgabe is for it to make decisions, ist es Entscheidungen zu treffen, that are led by the Holy Spirit, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, not by the darkness in your soul, nicht durch die Finsternis in deiner Your emotions deine Gefühle hold a specific office haben eine bestimmte Aufgabe in, you. In dir. Your emotions job die Aufgabe deiner Gefühle is ist es, experience zu Erfahrung zu and machen to display und darzustellen healthy emotions. Was gesunde Gefühle sind. Fruit of the spirit emotions. Gefühle, die Frucht des Geistes Kindness. Sind. Freundlichkeit. Gentleness. Sanftheit. Love. Liebe. Self-control. Selbstkontrolle. Joy. Freude. So now your mind, your will and your emotions, dein Verstand, dein Wille und deine Gefühle will be sound, werden gesund sein and properly carrying out their office, und ihre Aufgaben richtig erfüllen. When what? When your whole body is full of light. Wenn dein Körper in ganzem gefüllt ist mit Licht. So if your mind's not thinking right, wenn dein Verstand nicht richtig denkt, and you're making bad decisions, und du verkehrte Entscheidungen triffst, that are coming out of the pain that's in your soul, und die von dem Schmerzen aus deiner Seele kommen, or you're having negative dark emotions, oder wenn du negative finstere Gefühle hast, what does that mean? Was bedeutet das? You need more light. Du brauchst mehr Licht. Put your hand on top of your Legt eure Hände auf euren Kopf oben. Say, I'm beaming. Ich sende jetzt more light. Mehr Licht raus. The life-giving light. Das lebengebende Licht. Of Jesus Christ. Von Jesus Christus. Into my whole body. body. In meinen ganzen Körper. Because when my whole body, weil mein ganzer Körper nämlich fills up, gefüllt wird and is full, und voll wird of the light of Christ, mit dem Licht Christi, then my mind, dann ist mein Verstand will be sound, gesund and fulfilling its office, und seine Aufgabe richtig erfüllen. I will think right thoughts, ich werde richtige Gedanken denken. I will have a clean, ich werde ein sauberer, healthy, gesunde memory bank, eine Datenbank, Gedächtnis haben, Erinnerung haben, that's not full of dark memories, die nicht voller dunkler Erinnerungen ist. I will reason rightly, ich werde gut nachdenken können oder denken können. Say, because my whole body, weil mein ganzer Körper is being filled with the light of Christ, mit dem Licht Christi gefüllt wird. My will, mein Wille, is sound, ist gesund, and fulfilling its office, und erfüllt seine Aufgabe. My decisions, meine Entscheidungen, are not controlled by darkness, werden nicht durch Finsternis beherrscht. They are controlled by the Holy Spirit. Sie werden beherrscht durch den, kontrolliert durch den Heiligen Geist. And because, und weil my whole body, mein ganzer Körper is full of light, voller Licht ist, my emotions, sind auch meine Gefühle are sound, gesund and fulfilling their office, und erfüllen ihre Aufgabe. I'm not depressed, ich bin nicht deprimiert. I'm not anxious, ich habe keine Angst. I'm not angry, ich bin nicht wütend. I'm not offended, ich habe keinen Anstoß. I'm not bitter, ich bin nicht bitter. I'm not jealous, ich bin nicht neidisch. I'm not rejected, ich fühle mich nicht abgelehnt. I'm not abandoned, ich bin nicht I'm verlassen. Filled with light, ich bin voller Licht. Everybody give God a praise for that. Jetzt lass uns Gott dafür preisen. Halleluja! Halleluja! We gotta move fast. Jetzt beeile ich mich. Let's be honest for a second. Lass uns mal ehrlich sein. How many of you are having battle with people? Wie, was? What? Having a battle with people. Ah, wie viele von euch haben es schwer mit Menschen? People problems. Come on, let's be family. Probleme mit Leuten. Raise your hands. Lass uns mal unsere Hand heben. Raise your hands. Okay, you ready for something sobering? Seid ihr da bereit, etwas Ernüchterndes zu hören? One John 1. 1. Johannes 1. But if we keep living in the pure light, aber wenn wir leben im reinen Licht, that surrounds him, das ihn umgibt, we share unbroken fellowship with one another, haben wir ungebrochene Gemeinschaft miteinander, and the blood of Jesus, und das Blut von Jesus, his son, von seinem Sohn, continually cleanses us from all sin, reinigt uns ständig von aller Sünde. But if we freely admit our sins, und aber wenn wir unsere Sünden freiwillig zugeben, bekennen, when his light, wenn sein Licht uncovers them, sie bloßstellt, then God is faithful to forgive us, dann ist Gott treu, dass er uns vergibt. Look, You can't remain in unbroken fellowship with people. Du kannst nicht in ungebrochener Gemeinschaft mit Menschen bleiben. And say that you live in the light. Und dann sagen, Moment, just a sec. I got the beginning wrong. You cannot be in unbroken fellowship. But du kannst nicht in ungebrochener Gemeinschaft mit Menschen bleiben und sagen, dass du im Licht lebst. And say that you live in the light. Und dann sagen, dass du im Licht lebst. The light, das Licht, is going to help you, wird dir helfen, with these broken relationships, mit diesen gebrochenen Beziehungen. If you were to set yourself aside every day, wenn du dich jeden Tag absondern würdest, and release the light of Christ, und das Licht Christi in dir, from in here outwards, freisetzen würdest aus dir heraus, upon your own attitude problem, auf deine Probleme, die du hast mit deiner Haltung, concerning that person, über diese oder jene Person, and also send them the light of Christ, und denen auch das Licht Christi schicken würdest, the darkness of that disagreement, die Finsternis von dieser Uneinigkeit, würde verschwinden. This is super important. Das ist echt wichtig. I can't tell you how many times I've solved an argument or a disagreement. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich einen Streit oder Uneinigkeit aufgelöst habe. Not by going to get in that person's face. Nicht dadurch, dass ich mich mit der Person auseinandergesetzt habe. And believe me, I know how to do that really well. Ja, und glaub mir, ich kann das echt gut. But instead, not saying anything. Stattdessen habe ich nichts gesagt. But going in my own room. Ich bin in meinen Raum gegangen. In secret with the Lord. Im Geheim mit dem Herrn. And lifting up my hands. Und habe meine Hände erhoben. And opening up my mouth. Und meinen Mund geöffnet. The gateway that lets out the light. Das Tor, wodurch das Licht hervorkommt. And saying, I send light. Und habe gesagt, ich sende Licht. The light of Christ. Das Licht Christi. Outward. Heraus, hervor. To that person. Zu dieser Person hin. To produce fruit. Um Frucht hervorzubringen. Of kindly goodness. Von Güte. Of brightness of heart. Und einem hellen Herzen. And trueness of life. Und wahrem Leben. Holy Spirit, Heiliger Geist, you are the light. Du bist das Leben. I fill myself und füll mich jetzt auch selbst with your light mit deinem Licht, to drive out um das Finstere auszutreiben, the darkness, die Finsternis of my own offense, von meinem eigenen Anstoß. And I send light, und ich sende Licht through my voice, durch meine Stimme, sending rays of light, strahlendes Licht to that person, zu dieser Person hin, to drive out their darkness, um der ihre Finsternis auszutreiben, so they'll be upright in heart, sodass sie aufrichtig kindly, im Herzen ist und kindly, freundlich good, und gütig. No darkness. Keine Finsternis. No disagreement. Keine Uneinigkeit. No separation. Keine Trennung. No division. Keine Teilung. Because all that darkness, weil all diese Finsternis, is being overwhelmed by the light, durch das Licht überwunden wird, which is life, das Leben ist. Halleluja. And you know what happens every single time? Das passiert jedes Mal. This is the only way for me to describe it. Das ist die einzige Art, wie ich es beschreiben that kann. Person diese Person snaps out of it. Kommt da raus. They don't understand what snap out of it means, but ihr versteht das nicht, was sie jetzt auf Englisch gesagt hat. Snap out means. They come to their senses. Die kommen auf einmal zu vollem Bewusstsein, zum klaren Kopf. And so do I. Und ich auch. Now stand up. Steht mal auf. And I want you to send light to the person you're upset at right now. Ich möchte, dass ihr Licht sendet zu der Person, mit der ihr uneinig seid. And at the same time, die es schwer macht in eurem Leben. Send light to yourself. Und dann schickt ihr auch Licht zu euch selbst. You ready? Seid ihr bereit? Say, Lord God. Und mein Gott, mein Herr. I repent. Ich bereue. For being offended. Dass ich Anstoß genommen habe. At that person. Zu dieser Person hin, I forgive über diese Person, ich vergebe ihnen. I use the blood of Jesus. Ich setze jetzt das Blut, ich gebrauche das Blut von Jesus, to wipe out my sin, um meine Sünde auszuwischen, and theirs, und ihre Sünde. But now I also, aber jetzt command, befehle ich auch, my mind, dass mein Verstand, my emotions, meine Gefühle, my will, und mein Wille, to be filled with light, mit dem Licht gefüllt werden. So I shift, dass ich jetzt eine Veränderung habe, verändert werde. So the darkness, dass die Finsternis, of this disagreement, dieser Uneinigkeit, is being filled with light, mit Licht gefüllt wird. As I open my mouth, wenn ich jetzt meinen Mund öffne, I send light, schicke ich Licht, to that person, zu dieser Person hin. It's flying at them. Es fliegt dorthin. At 186,000 miles per second. Mit 168,000 Meilen pro Sekunde. Their mind. Ihr Verstand. Is becoming sound. Wird heil. And fulfilling its office. Und erfüllt seine Aufgabe. Their will. Ihr Wille. Is becoming sound, wird jetzt auch gesund, and fulfilling its office, und erfüllt seine Aufgabe. Their emotions, ihre Gefühle, are becoming sound, werden jetzt heil und gesund, and fulfilling their office, und erfüllen ihre Aufgabe. I flood them, ich überflute sie jetzt, with the life-giving power, mit der lebensgebenden Kraft, of your light, mit deinem, von deinem Licht. And I decree, und ich erkläre, because of your light, wegen deinem Licht, driving out the darkness, dass die Finsternis ausgetrieben wird, of this disagreement, auch von dieser Uneinigkeit. We will come together, wir werden zusammenkommen, in unity again, in Einheit, in perfect unity, in vollkommener Einheit, in your light, in deinem Licht, in the name of Jesus, in Jesus Namen. Now let's give God a praise. Und wir geben Gott die Ehre dafür. Halleluja. Look, I could teach on and on about this, how lightning comes out of your hands. Da kommt dann sowas wie Blitze aus deiner Hand. How the Son of Righteousness arises on you with healing in his light. Wie die Sonne der Gerechtigkeit aufsteigt mit Heilung in den Flügeln. There's so much more. Da ist so viel mehr. But I have to yield to our time because the pastor's lunch. Aber wir müssen jetzt aufhören, weil es gleich den Pastorenlunch gibt. But I leider. It's your fault. The pastor's fault. Das ist Schuld vom Pastor. Also. But you should start researching. Aber ihr solltet mal nachforschen. In the Bible. In der Bibel. About the light of Christ. Über das Licht Christi. Just put the word light in a word search. Guckt mal in der Suchmaschine and you'll in der be shocked Bibel über das Wort Licht und ihr werdet so erstaunt sein, was ihr da alles finden werdet. You'll even see in Ephesians 1, in Epheser 1 seht ihr zum Beispiel, where it says that the way, das steht, dass der Weg, we get a spirit of wisdom and revelation, wie wir den Geist der Weisheit und Offenbarung bekommen, into the mysteries and secrets of God, in die Geheimnisse Gottes, is by having ist durch the eyes of our heart flooded with light. Augen unseres Herzens geflutet werden mit Licht. So if you want to get smarter, wenn ihr ein bisschen schlauer werden wollt, shoot light into your eyes of your heart. Schießt das Licht Gottes in eure Augen des Herzens. Fill your soul with light. Füllt eure Seele mit Licht. And then you will have a spirit of wisdom and revelation. Dann habt ihr einen Geist der Weisheit und Offenbarung. And you'll receive the secrets and mysteries of God. Und er empfangt die Geheimnisse von Gott und seine Offenbarungen. Right. Amen. Amen. Halleluja. Wow, was für eine powervolle Botschaft. Amen. Halleluja. Du bist, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Lichtwesen im Raum des Lichts und du strahlst Licht in die Finsternis. Amen. Wisst ihr, das ist unser Stand als Söhne der Herrlichkeit. Amen. Die Herrlichkeit Gottes ist das Licht. Als Gott, Katie hat es gerade gesagt, als Gott am Anfang sagte, es werde Licht, hat er nichts anderes als die Herrlichkeit Gottes in die ganze Schöpfung hineingeblasen. Amen. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes ist das Licht pur, pure Lichtsubstanz. Amen. Und jetzt sagt Jesus, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Die sichere Erwartung, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Amen. Das heißt, die sichere Erwartung, dass die Herrlichkeit Gottes aus dir rauskommt. Amen. Und diese Welt durchdringt. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Amen. Ihr Lieben, wir werden an diesem Wochenende wirklich unsere Position nochmal in einer ganz neuen Dimension einnehmen als Söhne der Herrlichkeit, im Raum der Herrlichkeit, mit der Autorität der Herrlichkeit. Wir werden nochmal ganz neu unsere Position einnehmen, uns nochmal ganz neu bewusst werden, wer wir tatsächlich sind als Herrlichkeitsträger. Amen. Und was das bedeutet und was das verändert und was durch uns, durch unsere Worte, Katie hat es so wunderbar gesagt, dein Mund ist dein Portal, durch das das Licht hervorkommt. Amen. Du musst nur immer darauf achten, dass da unten auch Licht ist. Weil sonst kommt was anderes raus. Ja? Ist immer so. Ja? Das, was drin ist, kommt raus. Jesus hat gesagt, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Amen. Also du hast ein Portal bekommen und du entscheidest, was herauskommt aus diesem Portal. Amen. Aber wir wollen an diesem Wochenende wirklich lernen, das Licht herauszulassen. Und heute Nachmittag werden wir ganz konkret wirklich Wunder freisetzen. Wir werden ungewöhnliche, außergewöhnliche Wunderwerke, die durch die Münder der Lichtträger, der Herrlichkeitsträger, der Söhne Gottes hervorkommen. Amen. Seid ihr bereit, einige außergewöhnliche Wunder freizusetzen? Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Dann empfehle ich euch, bevor wir jetzt die Sammlung gleich noch einnehmen, Christian kommt gleich noch nach vorne, aber ich empfehle euch schon jetzt, seid pünktlich heute Nachmittag da um 15 Uhr, weil da wollen wir es dann auch richtig in die Praxis umsetzen und wollen wirklich einige außergewöhnliche Dinge erleben. Halleluja. Amen. Ich komme noch mal zum Schluss, um ein paar Ansagen zu machen, aber Christian, komm und gib dein Wort weiter, das du hast. Halleluja. Amen. Gib mal meinem Christian einen kräftigen Applaus. Okay. Genau, jetzt dürfen wir noch eine Sammlung einnehmen und ich hätte zwei Bitten dazu heute für die Sammlung. Erstens, Gott liebt freudige Geber. Das heißt, wenn wir jetzt gleich die Sammlung einnehmen, möchte ich nur noch ein Lachen und ein Jauchzen hier in diesem Raum haben, weil Gott liebt freudige Geber. Und damit ihr auch lachen könnt, ja, möchte ich euch eins noch weitergeben, was in der Bibel steht, weil es ist letztendlich auch eine Verheißung auf dem Geben. Ja. Gott ist auf unser Geld nicht angewiesen. Ja. Der Pastor nimmt das Geld jetzt auch nicht für sich in irgendeiner Weise, ja. Also du gibst das Geld nicht dem Pastor, sondern du gibst das Geld Gott zur Ehre, ja. Das ist es letztendlich. Also es ist jetzt nicht, oh, ich muss schon wieder irgendwie was geben, sondern nein, wir geben es Gott zur Ehre. Und Gott sagt, prüft mich dafür. Ich werde euch überreichlich mehr geben, ja. Im Wort heißt es ja, wenn wir dann weiterlesen, dass er uns in allem versorgt, in allem, was wir benötigen, und er setzt sogar noch eins drauf. Das ist die Verheißung darauf, dass Gott immer für dich ist. Deswegen dürfen wir wirklich auch mit Freude geben und wir dürfen wirklich auch mit Jubel geben. Ja? Gott liebt es, wenn wir mit Jubel geben. Und da bist du auch frei. Auch das steht drin. Du bist frei mit dem, was du gibst. Ja, du kannst das geben oder jenes geben. Aber die zweite Bitte heute Morgen ist, lass dich einfach mal vom Heiligen Geist inspirieren. Wir haben gerade gehört, das Licht ist in uns. Der Heilige Geist ist in uns. Deswegen lass dich einfach vom Heiligen Geist inspirieren. Was darf ich heute Morgen geben? Was darf ich geben? Und deswegen einfach mal alle ganz kurz auf den Heiligen Geist hören. Was soll ich denn heute geben? Auch du am Livestream, hör einfach mal kurz auf den Heiligen Geist. Was darf ich heute Morgen geben? Genau, du am Livestream hast nämlich die Möglichkeit, über PayPal zu geben, du kannst über Überweisung tätigen oder auch über Kreditkarte, über glorylife.net/geben hast du die Möglichkeit zu geben. Die wir hier sind, wir haben die Möglichkeit, bar zu geben oder unter deinem Stuhl ist eine Verpflichtungserklärung. Falls du das Geld, was jetzt dir der Heilige Geist nicht dabei hast, kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen und kannst es dann im Nachgang überweisen. Genau, und wir werden jetzt die Eimer durchgeben und wie gesagt, ein Jubel nach dem anderen möchte ich heute hören, weil es ist echt, es ist eine super Sache, ja. Also ihr müsst das jetzt nicht erzwingen, aber es ist echt eine super Sache. Gott, es gibt keine bessere Geldanlage als bei Gott. Gott gibt uns so viel zurück und lasst uns ihm die Ehre geben und wirklich es nach seinem Wort machen, jubeln beim Geben. Lasst die Eimer durchgehen. Halleluja. Genau. Genau, und dann noch mit einem Lächeln da dabei, das ist klasse. Halleluja. Gott ist echt gut und ich durfte es bei mir selber erleben. Gott lässt einem nicht im Stich. Gott lässt einen nie im Stich. Er ist der Versorger schlechthin. Da hält keine Bank mit, da hält nichts mit. Gott ist größer, Gott ist stärker. Und wenn es für dich unmöglich ausschaut, das hatte ich gerade noch als Eindruck, ja, wenn du jetzt vielleicht gerade in finanziellen Schwierigkeiten gerade bist, habe ich einfach den Eindruck, spend was der Heilige Geist dir gegeben hat und du wirst ein Vielfaches wirklich zurückkriegen. Ja, das hatte ich gerade einfach so noch als Eindruck von Gott. Gott ist dein Versorger, soll ich einfach weitergeben. Jesus ist da, er sieht deine Not auch, aber glaub einfach, mach es im Glauben. Er ist da, er versorgt dich, er ist da, er ist da. Und es steht in seinem Wort. Und darauf kannst du dich stellen. Deswegen gib einfach im Glauben. Das Jubeln hat ein bisschen aufgehört gerade. Was ist hier los? Genau, braucht noch kurz. Ja. Ihr dürft auch in den hinteren Reihen, dürft auch lachen. Der Segen gilt genauso für euch, auch auf der Empore. Genau. Seid einfach wirklich im Glauben dabei und mit Jubel. Halleluja. Halleluja. Oh, das ist echt super. Also ich habe gerade wirklich so, da ist was in der Luft, ja, da ist die ganze Zeit da, es ist schon immer Herrlichkeit, aber jetzt ist, glaube ich, gerade wirklich was mit Finanzen auch noch in der Luft und das wollen wir jetzt wirklich dann auch gleich noch freisetzen. Ich glaube wirklich, dass Gott uns übernatürlich auch versorgt, dass wirklich Geld im Briefkasten da ist, dass Schulden gestrichen werden oder dass übernatürlich du eine Gehaltserhöhung bekommst. Also ich habe da einfach gerade so ein, ja, da ist was in der Luft. Halleluja. Gut, wo sind die? Ah, es wird gerade zusammengeschuckt. Okay. Wenn wir jetzt dann gleich für die Sammlung noch beten, streckt wirklich alle eure Hände aus, ja, und lasst wirklich auch diesen Segen fließen, ja. Das ist wichtig, dass ihr einfach auch da dabei seid bei der Sammlung Segen. Es kommt auf jeden Einzelnen darauf an, dass wir das wirklich segnen, dass da eine Vermehrung auch stattfindet, weil Gott möchte, dass wirklich sein Reich weiter aufgebaut wird. Und in dieser Welt braucht man halt mal Geld da dafür. Gott benutzt auch dieses Geld, ja. Und das heißt ja auch, dass wir dieses Geld auch von der Welt letztendlich bekommen, dass es reingezogen wird, ja. Deswegen wollen wir da wirklich jetzt reinsprechen, ja. Und im Glauben reinsprechen, ja, dass einfach der Leib Christi immer mehr und größer wächst, nicht nur im Geld, na klar, auch an den Positionen. Es wird endlich Zeit, dass Politiker an die Macht kommen, ja, auch die wieder auf Gott hören, ja. Und deswegen, wir wollen das wirklich hier aufbauen. Also lasst uns da reinsprechen. Genau, lasst uns die Sammlung segnen.